بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir haben vor Ramadan ein neues Kapitel angefangen und zwar ging es um die freiwilligen Gebete. Salat al-Tatawwu'. Dann haben wir begonnen mit dem Witr-Gebet und was an Regelungen damit zusammenhängt. Und dann haben wir über das Tarawih-Gebet gesprochen und danach haben wir gesprochen über die Sunan al-Rawatib oder al-Ratiba und danach haben wir folgendes Thema vor, und zwar Salat al-Duha und Sujud al-Tilawa und wenn noch Zeit ist, Salat al-Tatawwu' al-Mutlaq. Okay? Diese drei Themen haben wir inshallah heute vor, soweit es möglich ist. Erst ist Salat al-Duha. Salat al-Duha, liebe Geschwister, oder das Duha ist eine Zeit des Tages und gemeint ist die Zeit zwischen dem Sonnenaufgang bis zum Mittag. Das ist alles die Duha-Zeit. Und wenn es in die späte Hitze geht, also wenn es heißer wird, gegen Mittag geht, dann nennt man die Zeit nicht Duha, sondern Duha, also mit einer Fatha. Und in dieser Zeit ist es gesetzlich, also Mashru' ein Gebet zu verrichten, eine Sunna zu verrichten. Und zwar das Duha-Gebet eben. Und dieses Duha-Gebet ist gesetzlich durch einige Hadithe. Und unter anderem ist überliefert bei Al-Bukhari und bei Muslim, dass Abu Huraira radiallahu anhu warda gesagt hat, Ausani Khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Mein innigster Freund, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, hat mir drei Sachen ans Herz gelegt. Oder hat mir drei Sachen geraten. Erstens, Siyamu Tharathati Ayyami min kulli Shahr, drei Tage jeden Monat zu fasten. Wa Raka'atay al-Duha, die zwei Raka'at von al-Duha. Darum geht's heute. Wa an utira qabla an anam, und dass ich mein Witr-Gebet verrichte, auch bevor ich schlafen gehe. Und so ebenso ist überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er folgende Hadith überliefert: La yuhafidhu ala al-Duha illa awwabe. Nur ein gehorsamer Mensch achtet auf das Duha-Gebet oder andersherum gedreht. Jemand, der auf sein Duha-Gebet achtet, es verrichtet, gehört zu den Gehorsamen. Und der Grund, warum dieses Gebet eine besondere Stellung hat, ist diejenige, also man nennt die folgende Weisheit und man sagt, dass die Zeit zwischen dem Morgengebet bis zum Mittag ist meistens die Zeit, wo alle Leute arbeiten gehen oder lernen oder was auch immer. Und sie sind abgelenkt von Dhikrullah, abgelenkt vom Gedenken Allahs. Und deswegen, wenn man es schafft, in dieser Zeit dann die Abwesenheit von Dhikr zu unterbrechen, indem man zwei Rak'at betet mindestens, wie wir gleich sehen werden, das ist eine große Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala für einen selbst. Nicht nur durch diesen Hadith, sondern auch durch andere Hadithe, ist es eine Sunna, dieses Duha-Gebet zu verrichten. Und so beginnen wir jedes Kapitel. Das heißt, wir reden ein bestimmtes Thema und erst müssen wir beweisen, dass dieses Gebet auch gesetzlich ist und dass man es auch verrichten darf. Denn wir wissen ja, dass bei den Ibadat ursprünglich gesehen darf man nichts machen. Ja, ist alles haram bei den Ibadat, bis es einen Beweis gibt, dass man es tun darf. Und nicht nur das, sondern auch noch aus dem zweiten Grund, weil über Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, überliefert ist, dass er der Ansicht war, dass das Duha-Gebet, wa alaikum salam, er war der Ansicht, dass das Duha-Gebet eine Bid'a ist. Und dass es verboten ist, dass man es nicht verrichten darf und dass es nicht eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Umso mehr müssen wir beweisen, wenn es das Gegenteil ist, dass müssen wir auch das Gegenteil auch beweisen, dass es auch tatsächlich stimmt. In diesem Zusammenhang gibt es auch Hadithe, die überliefert worden sind, die nicht authentisch sind und einer von diesen Hadithen, die nicht authentisch sind, also dieser Hadith ist da'if bei At-Tirmidhi und bei Ahmad, und wir erwähnen ihn trotzdem, weil es passieren kann, dass man ein Buch liest und dieser Hadith vorkommt und dann weiß man, dass dieser Hadith nicht authentisch ist. Und es gibt eine Überlieferung von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, dass er seinem Sohn Abdullah zigtausend Hadithe gegeben hat, um sie auswendig zu lernen. Und dann, als er sie auswendig gelernt hat, hat er ihm gesagt, so, alle die Hadithe, die du gelernt hast, sind da'if. Jetzt weißt du, welche Hadithe nicht authentisch sind. Ja? Das bist du gewappnet gegen diese. Ja? Weil vor denen muss man Angst haben. Vor den Sahih-Hadithen braucht man keine Angst haben. Im Hadith von Abu Sa'id al-Khudri ist überliefert, wie ich gesagt, der Hadith ist daif, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusalli al-duha hatta naqul la yada'uha wa yada'uha hatta naqul la yusalliha. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gemäß diesem Hadith Phasen gehabt, in denen er das Duha-Gebet so regelmäßig verrichtet hat, dass wir gedacht haben, dass er dieses Gebet niemals auslässt. Und er hat Phasen gehabt, in denen er dieses Gebet nicht verrichtet hat, sodass wir gedacht haben, dass er dieses Gebet niemals verrichtet. Und liebe Geschwister, die Mindestanzahl an Raka'at bei diesem Duha-Gebet besteht aus 2 Raka'at. Und zwar aufgrund des Hadithes von Abu Huraira, den wir gerade eben erwähnt haben, und zwar, wo er gesagt hat, mein innigster Freund, mein Khalil, hat mir empfohlen, bevor ich schlafen gehe, hat mir empfohlen, jeden Tag, also sinngemäß natürlich, jeden Tag 2 Rak'at zu beten zur Duha-Zeit. Und es gibt auch einen weiteren Hadith, der in Bezug auf das Duha-Gebet überliefert worden ist, der ebenfalls daif ist bei Abu Dawud. Und zwar sagte Anas in dieser Überlieferung, natürlich schreibt es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu, man qa'ada fi masallahu fi musallahu hina yansarifu min as-subhi hatta yusabbiha rak'atay ad-duha la yaqulu illa khayran ghufirat lahu khatayahu wa in kanat akthara min zabad al-bahr. Und zwar sagte er über das Überliefer, das er gesagt hat, wer in seinem Gebetsplatz sitzen bleibt, nachdem er sein Morgengebet verrichtet hat, so lange sitzen bleibt, bis er die 2 Raka'at Abduha verrichtet hat und nichts spricht außer Gutem, dem werden alle seine Verfehlungen, also seine Sünden vergeben, selbst wenn sie mehr wären als der Schaum des Meeres. Ja? Dieser Hadith ist daif bei Abu Dawud. Und dafür haben wir andere Hadith, Alhamdulillah, die uns genügen. Wenn wir sagen, das Duha-Gebet besteht aus mindestens 2 Raka'at, was ist dann das meiste an Raka'at, was man beim Duha-Gebet verrichten darf? Manche Gelehrte haben gesagt, 8 Raka'at. Warum? Weil wir überliefert bekommen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Duha-Gebet manchmal 2 Raka'at verrichtet hat, manchmal 4 Raka'at verrichtet hat, manchmal 6 Raka'at verrichtet, authentisch bei Tirmidhi, und manchmal 8 Raka'at verrichtet hat. Und deswegen haben Gelehrte gesagt, mehr als 8 ist nicht gesetzlich, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur bis zu 8 Raka'at verrichtet hat. Aber wann wurde überliefert, dass er 8 Raka'at verrichtet hat? Und zwar, liebe Geschwister, als er Mekka befreit hatte, ging er als Sieger in Mekka ein, allerdings mit gesenktem Haupt, sich selbst erniedrigend vor Allah subhanahu wa ta'ala, daran denkend, wie Allah ihn, oder astaghfirullah, wie sein Volk ihn aus seinem eigenen Dorf vertrieben hat, und daran denkend, wie Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Ni'ma ihn wieder in Mekka hat einziehen lassen, als Sieger und zur Erniedrigung der Mushrikin. An diesem Tag hat er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, 8 Raka'at verrichtet. Und manche Gelehrte sagen, gemeint ist das Duha-Gebet, und andere sagen, nein, gemeint ist hier das Salatul Fath. Und zwar das wortwörtlich das Gebet der Befreiung oder der Eröffnung. Und gemeint ist, nachdem Mekka befreit worden ist von den Mushrikin, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam 8 Raka'at verrichtet. Und dementsprechend, wenn Muslime einen Ort befreien und dadurch unter die islamische Haube bringen, dann ist es auch eine Sunna, dass der Führer der Muslime dieses Gebet verrichtet. Und wie dem auch sei, die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 8 Raka'at verrichtet hat und nicht mehr, heißt nicht, dass wir nicht mehr verrichten dürfen, aufgrund der Aussage von Aisha radiallahu anha. Sie sagte über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der Hadith ist bei Muslim, kana yusalli ad-duha 4 Raka'at wa yazidu ma sha. Er verrichtete das Duha-Gebet in 4 Raka'at und dann fügte er dem hinzu, was er wollte. Ja? Also manchmal hat er dann mehr gemacht und manchmal hat er weniger gemacht. Und das Duha-Gebet, liebe Geschwister, wann beginnt es? Es beginnt nach dem Sonnenaufgang. Und wann genau? Und zwar ungefähr 12 Minuten und besser man wartet bis 15 Minuten, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Warum? Weil wir wissen, wenn die Sonne aufgeht, diese Momente sind, gehören zu den Zeiten, in denen man nicht beten darf, in denen man kein Salah verrichten darf. Und nach etwa 12 Minuten endete diese Zeit, manche sagen 10 Minuten, auch nicht so genau zu sehen, aber wenn man sich sicher sein will, dann wartet man etwa eine Viertelstunde, bis die Sonne, nachdem die Sonne aufgegangen ist, und dann endet auf jeden Fall die Zeit der Anbetung der Mushrikin, in der sie die Sonne anbeten, und dann verrichtet, dann ab dann kann man das Duha-Gebet verrichten. Und es endet, wann endet es? Zur Mittagszeit. Und genauer gesagt, wieder gute 10 Minuten bevor das Dhuhr-Gebet beginnt. Gute 10 Minuten bevor das Dhuhr-Gebet beginnt. Warum? Weil auch wieder die Zeit kurz vorm Dhuhr-Gebet, da steht die Sonne ganz im Zentrum oben und da ist es verboten zu beten. Das ist eine verbotene Zeit. Wir werden inshallah in einem der nächsten Kapitel, vielleicht schon inshallah beim nächsten Mal schon, ja, ziemlich sicher, beim nächsten Mal inshallah werden wir über die verbotenen Zeiten sprechen. Und wann ist es am besten, das Duha-Gebet zu verrichten? Am besten ist es, das Duha-Gebet zu verrichten, wenn es besonders heiß ist. Das heißt, wenn man das Gebet hinausschiebt, ein bisschen Richtung Mittagszeit. Warum? Aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Muslim, Salatul Awabin hina tamradul fisal. Und übersetzt heißt es, dass das Gebet der gehorsamen Menschen ist, wenn die Pfoten der Tiere heiß werden. Wenn die Pfoten der Tiere heiß werden. Oder die Pfoten der kleinen Kamele wortwörtlich heiß werden. Der Hadith ist bei Muslim. Und das ist natürlich, wenn man wartet. Ja? Und jetzt soll aber niemand sagen, in Deutschland wird es nie heiß. Also findet das Gebet nicht statt. In Deutschland wird es auch im Sommer heiß. Aber es geht ja um die Zeit, logischerweise, wie man das einfach verstehen kann. Ja. Das Duha-Gebet hat auch noch weitere Vorteile. Davon abgesehen, dass wenn man es verrichtet, dass man dann darin dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der Mensch wacht jeden Morgen auf, also sinngemäß sagt, der Mensch wacht jeden Morgen auf und für jedes Gelenk, das er hat, von seinen 360 Gelenken, muss er eine Sadaqa geben. Und jedes Subhanallah und jedes Alhamdulillah und jedes La ilaha illallah und jedes Allahu Akbar ist eine Sadaqa. Und dann sagte er am Ende des Hadithes, es reicht allerdings aus, wenn man zur Duha-Zeit 2 Raka'at verrichtet. Also, des Weiteren hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass man, wenn man 12 Raka'at jeden Tag verrichtet, abgesehen von den Fard-Gebeten, also nicht die Fard-Gebete, dann baut Allah subhanahu wa ta'ala einem ein Haus im Paradies. Und deswegen sagten manche Gelehrte, dass das Duha-Gebet kann man auch 12 Raka'at verrichten, damit man diese Belohnung bekommt. Und was wir auch überliefert bekommen haben, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Hadith ist bei Tirmidhi, dass er sagte, man salla al-fajr fi jama'a, ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte tamma. Das heißt, wer sein Morgengebet, das Fajr-Gebet, das Subh-Gebet in einer Gemeinschaft verrichtet und dann an dem Platz, wo er gebetet hat, sitzen bleibt, bis die Sonne aufgeht und Allahs gedenkt, und danach 2 Raka'at verrichtet, der bekommt die Belohnung, als hätte er einmal Hajj verrichtet und als hätte er einmal Umrah verrichtet. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dreimal betont, dass die Belohnung, die er bekommt, ist vollkommen. Er sagte dreimal, die Belohnung ist vollkommen. Kommt das die gleiche, wie jemand, der einmal Hajj gemacht hat, einmal Umrah gemacht. Und der Hadith, sagte Sheikh al-Albani, der Hadith ist Hassan. So viel, liebe Geschwister, zu dem Duha-Gebet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den Erfolg dazu verleiht, diese Sache umzusetzen. Denn der Sinn, warum wir hier sitzen, ist, dass wir diese Gebete verrichten und nicht, damit wir nur hören, was gesagt wird und was es Schönes gibt, sondern in der Praxis heißt es ab morgen früh für diejenigen, die noch nicht sich daran gewöhnt haben, dass sie zwei Rakat verrichten, irgendwann mal ab zur Zeit, also ich sage lieber keine Zeit, weil die Zeiten sich ändern, aber irgendwann mal nachdem die Sonne aufgegangen ist und vor dem Mittagsgebet. Und das ist eine freiwillige Sache, aber wir sehen, die Gewalt, die Belohnung ist Gewalt. Dann gehen wir weiter ins nächste Kapitel und sagen, das neue Kapitel lautet Sujud at-Tilawa. Sujud at-Tilawa gehört, liebe Geschwister, zu den Sunnan. Das heißt, zu den Taten, Sunnan ist der Plural von Sunna, zu den Taten, die, wenn man sie tut, dann wird man dafür belohnt. Und wenn man sie nicht tut, dann wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und Sujud at-Tilawa, At-Tilawa ist gemeint das Koranlesen. Das heißt die Niederwerfung des Koranlesens. Und Sujud at-Tilawa heißt deswegen Sujud at-Tilawa, weil sie bei der Koranlesung verrichtet wird. Und sie ist gesetzlich durch den Koran und durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala weist daraufhin an mehreren Stellen im Koran hin, dass man sich niederwerfen soll. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es umgesetzt, wie wir sehen werden. Und auch die Freunde haben diese Sujud at-Tilawa nach ihm umgesetzt. Die Gelehrten sind sich einig darüber, es gibt ein Ijma', dass Sujud at-Tilawa gesetzlich ist, mashru' ist. Sie sind sich allerdings nicht einig darüber, über das Urteil. Ich habe gesagt, es ist eine Sunna und das ist auch die richtigere Ansicht, sonst hätte ich das nicht so gesagt. Aber es gibt auch Gelehrte, die gesagt haben, dass Sujud al-Tilawa wajib ist. Und zu ihnen gehört Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Und die meisten Gelehrten stützen sich auf das, was bei Abu Dawud, rahimahullah, überliefert worden ist durch einen Sahih Isnad, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Vers gelesen hat, bei der eine Sajda vorkommt. Das heißt, bei der eine Stelle ist, wo man normalerweise sich einmal niederwerfen soll für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann haben sich die Sahaba radiallahu anhum vorbereitet und wollten sich niederwerfen. Und dann sagte er, ala rislikum. Das heißt, bleibt an euren Orten, wo ihr seid. Und dann sagte er, innaha laysat bi'azima. Es ist keine Pflicht. Es muss nicht sein. Aber وَلَمَّا رَآهُمْ تَهَيَّأُوا لِلسُّجُودِ سَجَدْ. Und als er sah, dass sie sich vorbereitet hatten und wollten sich zur Niederwerfung niederwerfen, dann hat er sich trotzdem niedergeworfen. Aber seine Aussage, es ist keine Pflicht, ist eindeutig, dass es eben keine Pflicht ist. Und ebenfalls hat Zayd radiallahu anhu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Surat An-Najm vorgelesen, der Hadith bei Bukhari und bei Muslim, und dann hat er am Ende der Sura, wissen wir es, auch eine Sajda, und er hat keine Sajda gemacht. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht befiehlt, und dann ist es klar, dass es keine Pflicht ist. Ja. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam schweigt niemals über eine schlechte Sache. Ja, er schweigt niemals über eine schlechte Sache. Was ist der Beweis von Abu Hanifa rahimahullah gewesen? Sein Beweis ist, dass in den Versen, wo man die Niederwerfung machen soll, befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala an manchen Stellen, dass man Sajda machen soll. Befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala an manchen Stellen, dass man Sajda machen soll. Aber die Antwort darauf ist zweierlei. Erstens einmal die klare Sunna, die uns klar macht, dass es keine Pflicht ist. Denn wir wissen, liebe Geschwister, aus Usul al-Fiqh, nicht jeder Pflicht, nicht jeder Imperativ, nicht jede Befehlsform, nicht jeder Fi'l Amr bedeutet, dass es eine Pflicht ist. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, denn wenn wir diese Grundlage nehmen würden, die er genannt hat, rahimahullah ta'ala, dann würde es bedeuten, jedes Mal im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns auffordert zu beten oder zu fasten oder Zakat zu zahlen oder Hajj zu machen oder was, dass wir es dann sofort machen müssten. Und wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Insofern ist die richtigere Ansicht, dass es eine Sunna ist und kein Wajib ist. Ja. Dann, liebe Geschwister, Sujud al-Tilawa ist für zwei Personen. erstens einmal für denjenigen, also gesetzlich, Maschru', für denjenigen, der den Koran liest, und für denjenigen, der dem Koran lesen zuhört. Was heißt zuhört? Das heißt nicht, dass jemand, der es zufälligerweise mitkriegt und eigentlich nicht gar nicht auf das Koran lesen zuhört. Ja? Das heißt, nur wenn der man zuhört dem Koran lesen, dann muss man Sujud-Tilawa machen. Aber wenn zum Beispiel, wie in manchen Ländern der Fall ist, dass mitten in der Stadt macht jemand eine Kassette an und lässt den Koran laut laufen und dann hört man den Koran beim Vorbeilaufen, dann muss man überhaupt keinen Sujud-Tilawa machen. Ja. Und auch übrigens nicht, wenn man den Koran hört durch eine Kassette. Ja, weil dann ist es kein Qari, der gerade liest, sondern es ist eine Aufzeichnung. Und dann braucht man auch keinen Sajda-Tilawa machen. Und außerdem macht man Sajda-Tilawa auch nur, wenn der Qari es auch macht. Wenn der Qari das nicht macht, der Koranleser es nicht macht, dann macht man die Sajda-Tilawa auch nicht. Denn die Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, haben Sajda-Tilawa gemacht. Nachdem der Prophet Sassan niedergeworfen hat, haben sie sich auch niedergeworfen. Das heißt, wenn der Imam das macht oder der Muqri das macht, der Qari das macht, dann macht man das auch. Wenn nicht, dann nicht. Dann, liebe Geschwister, jetzt gibt es eine Angelegenheit zwischen den Gelehrten. Wenn wir die verstanden haben, dann verstehen wir automatisch andere Meinungsverschiedenheiten. Und zwar ist die Frage, Sajdat al-Tilawa, gilt das als ein Salah oder gilt das als kein Salah? Wenn wir sagen, dass es als ein Salah gilt, dann ergeben sich daraus mehrere Angelegenheiten. Und wenn wir sagen, Sajdat al-Tilawa gilt nicht als Salah, dann ergeben sich daraus andere Angelegenheit. Und zwar, was ergibt sich daraus, wenn wir sagen, Sajdat al-Tilawa ist ein Salah, gilt als ein Salah? Dann ergebe sich daraus folgende Dinge. Erstens einmal, dass man dafür Wudu haben muss. Und es ergebe sich daraus, dass man es in Richtung Qibla machen muss. Und es ergebe sich daraus, dass man, dass eine Frau dafür rein sein muss und natürlich Hijab anhaben muss. Und wenn wir sagen, dass Sajdat al-Tilawa kein Salah ist, übrigens manche Gelehrte sogar haben gesagt, für Sajdat al-Tilawa sagt man, wenn man damit fertig ist, sagt man den Tashahhud und danach Assalamu alaikum wa rahmatullah, um sein Gebet zu beenden. Und wenn wir sagen, dass Sajdat al-Tilawa kein Salah ist, dann braucht man dafür kein Wudu und die Frau braucht dafür kein Hijab und man braucht überhaupt keine, also kein Wudu natürlich und dann braucht die Frau kein Hijab und es muss auch dann nicht in Richtung Qibla sein. Und man sagt danach kein Tashahhud und man macht keinen Salam. Ja? Und die zweite Ansicht, die ich gesagt habe, ist die richtigere Ansicht. Denn es gibt keine authentischen Überlieferungen, die darauf hinweisen, dass das Salah, dass die Sajdat al-Tilawa ein Salah ist. Ja. Aber trotzdem, liebe Geschwister, wenn man die Gebetsrichtung weiß, soll man in die Gebetsrichtung die Sajdat al-Tilawa machen. Warum? Weil wir kennen in der ganzen Islam keine Sajda, die in eine andere Richtung gemacht wird als nach Makkah. Klammer auf, Ausnahme, das was zur Zeit vor Makkah war, nach Jerusalem, das ist was anderes. Aber ansonsten kennen wir Sajdas nur in Richtung Qibla. Aber sollte man nicht wissen, wo die Qibla ist, dann braucht man nicht lange nachfragen, weil beim Salah muss man wissen, welche Richtung man betet. Man muss nachfragen, muss sich Mühe geben, zu wissen, wo die Qibla ist. Aber beim Sajda Tilawa, während man liest, das ist jetzt gerade der Grund, warum man Sajda Tilawa machen soll. Also soll man es auch machen, sobald man den Vers gelesen hat. Ja. Und wie gesagt, also das ist, denke ich, klar. Dann haben manche Gelehrte gesagt, du sollst, wenn du Sajda al-Tilawa gelesen hast, angenommen, ich lese jetzt beim Sitzen eine Ayah, dann soll ich für Sajda al-Tilawa aufstehen und dann Sujud machen und runtergehen. Und sie haben das begründet mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا, das heißt, sie fallen ehrerbietig auf das Kinn nieder. Sie fallen ehrerbietig auf das Kinn nieder, sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende von Surat Al-Isra. Und wenn Allah sagt, sie fallen nieder, das kann nicht sein, dass man das im Sitzen gemacht hat. Das heißt, es muss sein im Stehen. Ja. Aber wir wissen, dass wir kennen keinen Hadith, wo es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Sitzen extra aufgestanden ist und hat dann dafür Sajda Tilawa gemacht. Oder irgendein Freund nach ihm, soweit ich informiert bin. Und der Vers ist auch kein klarer Beweis dafür, sondern Allah subhanahu wa ta'ala spricht in dem Vers über die gläubigen Menschen, die, wenn sie diese Verse hören, ehrerbietig niederfallen. Und es ist klar, wenn man steht, fällt man dann nieder. Aber wenn man sitzt, fällt man nicht mehr nieder. Ja? Ich denke, das ist eine eindeutige Sache. Dann, liebe Geschwister, eine weitere Angelegenheit, sagt man Allahu Akbar, bevor man zum Sujud runtergeht, und sagt man Allahu Akbar, wenn man von Sajda Tirawa mit Sajda Tirawa fertig ist. Darüber gibt es verschiedene Ansichten unter den Gelehrten, und der Grund, warum es diese verschiedenen Ansichten gibt, sind verschiedene Hadithe, die darüber überliefert worden sind. Allerdings, nach einer genauen Untersuchung finden wir, dass es keinen authentischen Hadith gibt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er vor der Sajda Tirawa Allahu Akbar gesagt hat, oder dass er nach der Sajda Tirawa Allahu Akbar gesagt hat. Was wir kennen, ist zum Beispiel der Hadith von Abdullah ibn Umar, der bekannte Hadith von Abdullah ibn Umar, wo er sagte, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. Der Gesandte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er eine Sura uns vorgelesen hatte, in der so eine Sajda vorkam, hat er sich niedergeworfen und wir haben uns dann mit ihm niedergeworfen. Also der Takbir ist nicht erwähnt. Und dann sagte er, also es haben sich dann so viele Leute niedergeworfen, dass man nicht einmal mehr Platz gefunden hat für seine eigene Stirn. Und dieser Hadith ist unter anderem bei Bukhari und bei Muslim und auch bei Abu Dawud. Aber nur bei Abu Dawud gibt es einen Zusatz. Und zwar genau der Zusatz, den wir meinen. Und zwar heißt es dann, فَإِذَا مَرَّ بِالسُّجُودِ oder بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا. Heißt es dann wortwörtlich, wenn er dann zu einem Vers kam, wo ein Sajda Tilawa vorkommt, hat er Allahu Akbar gesagt, hat Sujud gemacht und dann haben wir mit ihm Sujud gemacht. Und dieser Teil allerdings ist nicht authentisch. Denn diese Überlieferung an sich schon ist da'if und dieser Hadith widerspricht den Hadithen bei Bukhari und bei Muslim und die sind sahih. Und was ist der Grundsatz? Ganz einfach, wenn ein Hadith da'if ist und er widerspricht auch noch einem Hadith, der sahih ist, dann wissen wir, ist der Hadith Munkar, ganz einfach gemäß der Gesetze der Hadithwissenschaft. Insofern ist es nicht überliefert worden, authentisch, dass man vor dem Sujud Allahu Akbar sagt oder dass man beim Aufstehen von dem Sujud Allahu Akbar sagt. Wallahu ta'ala a'lam. Allerdings unterscheidet man, liebe Geschwister, zwei Angelegenheiten. Und zwar einmal im Gebet und einmal außerhalb des Gebetes. Außerhalb des Gebetes, nach dem, was wir gesehen haben, gibt es keinen Takbir. Innerhalb des Gebetes macht man Takbir vorher und nachher. Und der Grund ist ganz einfach, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in mehr als einem Hadith gesagt hat, bei Bukhari, bei Muslim, bei Malik, in seinem Muwatta, bei An-Nasai und bei At-Tirmidhi, dass der Gesandte Allah von Abdullah ibn Mas'ud überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fi kulli khafdin wa rafa. Das heißt, er pflegte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, jedes Mal Takbir zu sagen, jedes Mal, wenn er sich irgendwie niederwarf oder irgendwo gehoben hat im Gebet, irgendwie runtergegangen ist oder hochgegangen ist im Gebet. Und dieser Hadith, wie wir klar verstehen, ist allgemein und deswegen gibt es Gelehrte, die sagen, weil der Hadith allgemein ist und nicht speziell überliefert worden ist in Bezug auf Sujud al-Tilawa, handeln wir nicht danach. Und andere haben gesagt, der Hadith ist allgemein und bei Sujud al-Tilawa geht man runter und geht man rauf, also ist der Hadith eindeutig auch darauf zu beziehen und deswegen sagen wir beim Runtergehen Allahu Akbar und beim Hochgehen Allahu Akbar. Und wie wir wissen, liebe Geschwister, das ist jetzt kein Beweis, was ich sage, ist kein Beweis, aber wenn man betet heutzutage, und das ist leider verbreitet, wo, dass die Männer getrennt beten von den Frauen, Oder teilweise auch die Männer selbst sich nicht sehen, wenn es große Moscheen sind und weiß nicht was. Manche Leute beten außerhalb der Moschee, wie es teilweise in manchen muslimischen Ländern ist. Die Moscheen ist voll, da beten sie draußen. Dann ist es öfter der Fall, liebe Geschwister, dass man die Reihen sich gegenseitig nicht mehr sehen. Und dann ist es erst recht angebracht, dass man den Takbir spricht, damit die anderen wissen, dass man zum Sujud runtergeht. Denn die wenigsten wissen, dass eine Sajda gerade verlangt ist. Ja? Wie dem auch sei, das ist kein Beweis. Warum ist es kein Beweis? Weil damals, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Frauen hinter den Männern gebetet haben. Und was damals nicht Religion war, ist heutzutage dann auch keine Religion mehr. Wie wir unmissverständlich wissen. Dann, liebe Geschwister, gibt es eine folgende Angelegenheit. Und zwar ist überliefert worden von über Umar ibn Khattab radiallahu anhu bei Sahih al-Bukhari, dass er Surat An-Nahl auf dem Minbar gelesen hat. Und Surat An-Nahl gibt es auch eine Sajdat-Tilaw. Bei Surat An-Nahl gibt es auch eine Sajdat-Tilaw. فَلَمَّا أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ وَسَجَدَ فَسَجَدَ النَّاسِ. Als er dann zu der Stelle kam, er war auf dem Minbar, ja? Und als er dann zu der Stelle kam, wo die Sajda vorkommt, ist er vom Minbar runtergegangen und hat Sujud gemacht und die Leute haben mit ihm Sujud gemacht. Klammer auf, wieder kein Takbir erwähnt. Dann hat er am nächsten Jum'a, hat er wieder die gleiche Stelle auf dem Minbar gelesen und hat er kein Sujud gemacht. Und dann sagte er, Inna Allah lam yafrid alayna as-sujud illa an-nasha. Allah hat uns diesen Sujud nicht zur Pflicht gemacht. Es sei denn, wir wollen diesen Sujud machen. Dann dürfen wir ihn machen. Ja? Das ist ein Hadith, übrigens hätte ich am Anfang vielleicht erwähnen sollen, wäre besser gewesen. Aber dieser Hadith ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Sujud al-Tilawa eine Sunna ist und keine Pflicht ist. Gut. Dann, liebe Geschwister, hat Abu Huraira radiallahu anhu überliefert. Und das ist ein Ansporn, warum wir auf jeden Fall diese Sajda machen sollten, soweit es uns möglich ist. Und übrigens, auch wenn man im Auto ist und eine Sajda liest, dann kann man auch wie ein Betender, wenn jemand im Auto sitzt und betet, oder allgemein, wenn jemand sitzt und betet, dann macht er ja senkt er seinen Kopf für den Sujud mehr, als er für den Ruku' senkt. Und er senkt seinen Kopf für den Ruku' mehr, als er seinen Ruku' senkt, wenn er im Qiyam ist. Theoretisch im Qiyam ist. Weil im Qiyam senkt er seinen Kopf nämlich überhaupt nicht. Das heißt, man senkt sein Haupt ebenfalls, da hat man sein Sujud im Sitzen gemacht. Was das Ganze anspornt, dass man es auf jeden Fall nicht unterlassen soll, ist, dass Abu Huraira radiallahu anhu wa ta überliefert hat und hat es dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zugeschrieben. Er sagte, إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. Er sagte, wenn der Mensch, wortwörtlich der Sohn Adams, eine Sajda gelesen hat und dann Sujud macht, dann zieht sich der Shaitan zurück und fängt an zu weinen und er sagt, wehe mir, der Mensch wurde zum Sujud aufgerufen, dann hat er Sujud gemacht, dadurch bekommt er al-Jannah. Und mir wurde auch anbefohlen, Sujud zu machen, und ich habe mich geweigert, und deswegen bekomme ich das Höllenfeuer. Und der Hadith ist bei Muslim und bei Ibn Majah. Dieser Hadith übrigens, nur zwischen zwei Klammern, kann auch als Beweis dafür dienen, der Ansicht zu sein, dass Sujud al-Tirawa eine Pflicht des Wajib ist. Gut. Des Weiteren, liebe Geschwister, der Beweis dafür, dass Sujud al-Tilawa nur für denjenigen ist, der dem Koran zuhört und nicht, also absichtlich zuhört, aktiv zuhört und nicht aus Versehen etwas mitbekommt, ist der folgende Hadith bei Al-Bukhari, und zwar, dass Uthman radiallahu anhu marra biqari'in yaqra'u sajdatan liyasjuda ma'ahu Uthman. Uthman ging an einem Koranleser vorbei, der absichtlich eine Ayah gelesen hat, wo eine Sajda vorkam, damit Uthman mit ihm Sujud macht. Und dann, فَلَمْ يَسْجُدْ Uthman machte dann keinen Sujud und sagte, إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ. Und er sagte, Sajda obliegt nur demjenigen, oder Sajda muss nur denjenigen machen, oder soll nur denjenigen machen, der zugehört hat. Und wir wissen, dass die Sajdat im Koran, wo man Sujud al-Tilawa macht, sind 15 an der Zahl. Und bei manchen gibt es eine Meinungsverschiedenheit, ob sie gesetzlich sind oder nicht, wie zum Beispiel bei Surat Sa'd, manche Gelehrte sagen, da geht es um Dawud a.s. Manche Gelehrte sagen, nein, das ist eine Sajda tu Shukr, eine Sajda aus Dankbarkeit. Aber es ist über Ibn Abbas radiallahu anhu überliefert worden, dass er den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesehen hat, dass er diese Sajda gemacht hat. Und der Hadith ist bei Bukhari. Insofern ist diese Meinungsverschiedenheit aus dem Weg geräumt. Und ansonsten, wer die Stellen wissen will, kann die Stellen im Koran nachschlagen. Im Koran sind sie alle, alhamdulillah, markiert. Ja. Was sagt man, wenn man in Sujud al-Tilawa ist? Eine Möglichkeit ist, dass man einfach Subhana Rabbi al-A'la sagt. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Subhana Rabbi al-A'la gesagt hat, Ij'aluha fi sujudikum. Sagt es im Sujud. Und Sajd al-Tilawa ist eindeutig ein Sujud. Ja? Und das ist auch wieder, sehen wir, liebe Geschwister, ein allgemeiner Hadith, und den wir verwenden auf einen speziellen Fall, weil der spezielle Fall offensichtlich bei diesem allgemeinen Hadith beinhaltet ist. Eine andere Möglichkeit ist es, dass man sagt, Allahumma ktub li biha ajran, wa da'anni biha wizran, waj'alha li indaka dhukran, wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Ja, das ist auch authentisch überliefert worden bei At-Tirmidhi. Das heißt, oh Allah, schreib mir dies als Belohnung auf und nimm dafür mir eine Last ab, also Sünden weg, und heb es für mich für den jüngsten Tag auf, diese gute Tat, und nimm sie von mir an, genauso wie du sie von deinem Diener Dawud angenommen hast. Ja. Weil wir wissen in der bekannten Geschichte von Dawud a.s. in Surat Sa'd, wo Allah subhanahu wa ta'ala ihn geprüft hat, ob er gerecht ist in seinem Richter als Qadi, als Richter. Am Ende hat er erkannt, dass er geprüft worden war, und dann hat er eine Sajda gemacht für Allah subhanahu wa ta'ala als Dankbarkeit, dass Allah ihm die Angelegenheit klar gemacht hat. Ja. Dann, liebe Geschwister, wissen wir, dass die guten Taten sind viele und jede gute Tat wiegt, und Allah weiß am besten Bescheid, wie viel Sujud al-Tilawa wiegen wird im Yawm al-Qiyamah, in der Waagschale, und deswegen sollte man es auf jeden Fall nicht unterlassen. Aber bevor wir dieses Kapitel beenden, ist es angebracht, ein kleines Unterthema zu erwähnen, und zwar Sujud al-Shukr. Sujud al-Shukr, das heißt, dass man aus Dankbarkeit sich niederwirft für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das, was wir gesagt haben über Sujud al-Tilawa, die Art und Weise, wie man das macht, ist das gleiche Bezug auf Sujud al-Shukr. Und wann macht man Sujud al-Shukr? Aus zwei Gründen. Entweder, wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala quasi eine Ni'ma erneuert bekommen hat, oder, das heißt zum Beispiel, dass man wieder was zu essen bekommen hat, oder etwas anderes Großartiges. Das heißt, irgendetwas, was auffallend eine Sache ist, die das Herz des Gläubigen erfreut. Oder wenn eine schlechte Tat abgewehrt wird. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala von dir eine schlechte Tat abgewehrt hat. Und es ist in vielen Hadithen überliefert worden, dass man Sajud al-Shukr machen soll. Also gesetzlich, also authentisch gesetzlich. Und Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu arda, ist überliefert worden in Musannaf ibn Abi Shayba, dass er, als er gehört hat, dass einer seiner Feinde, und zwar Thudayya, umgebracht worden ist, und er war einer von den Khawarij, dann hat er, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte ihm diese Person, über diese Person mitgeteilt, hat ihm gesagt, die Person, dann wusste Ali ibn Talib, dass er auch tatsächlich also auf dem richtigen Weg war, also sowieso auf dem richtigen Weg, aber es ist nur eine zusätzliche Bestätigung, und hat sein Iman gestärkt, weil der Prophet dann über eine Person berichtet hat, die bei denjenigen dabei sein wird, die ihn bekämpfen, bei den Khawarij, und dann war er dabei, und er war umgebracht worden, wie der Prophet gesagt hat, Dadurch wusste er, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Und als er diese Nachricht bekommen hat, dass Thudayya umgebracht worden ist, hat Ali ibn Abi Talib auch eine Sajdatu Shukr gemacht. Ja. Wichtig, liebe Geschwister, im Gebet, wenn der Imam keine Sajdatu Shukr macht, machst du natürlich nicht mit ihm. Machst du natürlich nicht mit ihm. Und wie ist es im Dhuhr-Gebet oder Asr-Gebet, wenn man in einem Gebet betet, wo man nicht laut Koran liest? Darf der Imam Sajdat Tilawa machen? Die Antwort ist, ja, er darf und es ist Mubah. Aber er soll es nur machen, wenn es dadurch keine Probleme gibt. Wenn es dadurch keine Probleme gibt. Das heißt, wenn die Leute dadurch nicht denken, wenn er weiß, die Leute hinter dem Gebeten sind so unwissend und die kennen von der Sunna überhaupt nichts, dann soll er diese Sache unterlassen, damit sie nicht sich verwundern im Gebet und nicht wissen, was sie plötzlich machen sollen. Ansonsten darf man es machen. Es ist überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Ahmad und bei Abu Dawud, aber dieser Hadith ist daif, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Dhuhr-Gebet in der ersten Raka'a eine Ayah gelesen hat mit Sajda und dann hat er Sujud gemacht und dann haben die Sahaba mit ihm Sujud gemacht. Wie gesagt, man darf es machen, auch wenn es nicht authentisch überliefert worden ist, aber man soll es lieber unterlassen. Wallahu ta'ala a'lam. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Zeit. Wir haben gerade 41 Minuten hinter uns. Deswegen machen wir jetzt 3 Minuten Pause und dann machen wir weiter, inshallah. Weil wir alle, inshallah, uns freuen auf den dritten Teil. Stimmt's? Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Liebe Geschwister, das neue Kapitel lautet, ein kurzes Kapitel lautet At-Tatawwu' al-Mutlaq. Wir haben gesagt, dass die freiwilligen Gebete zweigeteilt sind. Ein freiwilliges Gebet ist entweder zeitlich gebunden und kann nur bestimmten Zeiten verrichtet werden, oder es ist offen. Es gibt keine bestimmte Zeit, wann du es verrichten kannst, musst. Ja? Du kannst, solange es keine verbotene Zeit ist, immer 2 Rak'at beten für Allah subhanahu wa ta'ala, oder 4 oder 6 oder 8, wie du möchtest. Immer. Und darum geht es in diesem Kapitel. Und die Sache ist relativ. Seht ihr zum Beispiel das Nachtgebet als ein eingeschränktes freiwilliges Salat, zeitlich eingeschränkt, oder als mutlak uneingeschränkt? Und der Gelehrte hier sieht das als eine uneingeschränkte Sache. In der Nacht kannst du irgendwann beten, wenn du willst. Im Gegensatz zu Tarawih. Tarawih-Gebet ist auch in der Nacht, Qiyam al-Layl, aber nur im Ramadan. Ja? Und insofern ist Qiyam al-Layl, und über Tarawih haben wir schon gesprochen, über Witr-Gebet und so. Ja? Deswegen reden wir jetzt über das Nachtgebet allgemein und überhaupt über freiwillige Gebete. Es ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Al-Ahmad und bei Al-Nasai und bei Al-Tabarani überliefert worden, dass er gesagt hat, dass er gefragt worden ist, Ayyus Salati Afdal Ba'd al-Maktuba, was ist das beste Gebet oder das wertvollste Gebet, das bei Allah am meisten angesehene Gebet nach dem Pflichtgebet? Und er sagte, das Gebet in der Mitte der Nacht oder inmitten der Nacht so. Das Gebet inmitten der Nacht. Und dann des Weiteren, er sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith bei Muslim, Inna fil layli sa'atan la yuafiquha abdun muslim يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, es gibt in der Nacht eine bestimmte Zeit, wenn man in dieser Nacht als Muslim betet und Allah subhanahu wa ta'ala um etwas Gutes bittet, sei es eine Angelegenheit des Diesseits oder eine Angelegenheit des Jenseits, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Sache geben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls: "Alaykum bi qiyam al-layl, fa innahu da'bu as-salihin qablakum wa huwa qurbatun ila Allah ta'ala wa manhatun 'anil ithm." Sagte sallallahu alaihi wasallam: "Achtet darauf, dass ihr das Nachtgebet verrichtet, denn das ist eine Eigenschaft der rechtschaffenen Menschen vor euch und es ist eine Qurba, eine Art, wie ihr Allah ta'ala euch nähert." Die euch Allah Ta'ala nährt. Und das Nachtgebet ist ein Grund dafür, dass man die Sünden unterlässt. Und der Hadith ist bei Al-Hakim, bei Al-Tirmidhi, bei Ibn Khuzaymah und Sheikh Al-Albani, rahimahullah, sagt, der Hadith ist sahih. Und selbst wenn wir diese Hadithe nicht hätten, Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt im Koran, Sachen über diejenigen, die nachts beten, die ein jeder gläubige Mensch sich wünscht, dass er mit diesen Versen gemeint ist. Und es ist so einfach. Du brauchst nur nachts deine Gebete zu verrichten, einfach nachts aufwachen und beten. Und wenn es nur zwei Rakat sind, und dann wirst du zu den folgenden Menschen, inshallah, gehören. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Sajda, Surat 32, Vers 16 und 17, ihre Seiten, die Seiten, weichen vor den Schlafstätten zurück. Sie rufen ihren Herrn in Furcht und Begehren an und geben von dem, womit wir sie versorgt haben, aus. Ihre Seiten weichen vor den Schlafstätten zurück. Das heißt, sie liegen nachts nicht auf der Seite im Bett, sondern sie beten zu Allah. Sie rufen ihren Herrn in Furcht und Begehren an und geben von dem, womit wir sie versorgt haben, aus. Sie geben auch Sadaqat. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten werden als Lohn dafür, was sie zu tun pflegten. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten werden. Allah subhanahu wa ta'ala nicht einmal sagt dir, welche Belohnung er bereitet für dich, wenn du nachts betest. Und wir wissen, wir kennen den berühmten Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wo er gesagt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes sagt: Ich habe für meine Diener im Paradies Dinge vorbereitet oder bereitet, die noch nie ein Auge gesehen hat, die noch nie, von denen noch nie ein Ohr gehört hat und an die noch nie ein Mensch gedacht hat. Und wir wissen immer, wenn es darum geht, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas Gewaltiges ausdrücken will, sei es Strafe oder Belohnung. Im Koran wissen wir, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala, erwähnt er die Strafe nicht und erwähnt die Belohnung nicht. Ja? Und diese Beweise haben wir aus dem Koran mehrfach. Und da denkt man manchmal, der Satz ist zu Ende, aber der Satz ist gar nicht zu Ende. Sondern den Rest darfst du dir selbst denken, oder der Rest kann man mit menschlichen Worten nicht ausdrücken. Zum Beispiel sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith Qudsi ebenfalls wieder, dass der Mensch alle Taten im Grunde genommen tut für sich selbst. Bis auf das Fasten. Er tut es für mich und ich werde ihn damit belohnen. Und er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über diejenigen, die Sabr haben, und inshallah gehören alle fastenden Menschen dazu. Und zwar sagte er, dass die innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, diejenigen, die Geduld haben, Allah wird ihnen ihre Belohnung ohne zu bemessen geben. Des Weiteren sagte Allah subhanahu wa ta'ala über diejenigen, die nachts beten, in Surat Al-Dhariyat, Surah 51, Vers 17, über die Gottesfürchtigen. Vers 15, gewiss, die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Quellen sein. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Muttaqin, die Gottesfürchtigen, dem er sagt, die gewiss, die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Quellen sein, sie nehmen, was ihr Herr ihnen gegeben hat, denn sie pflegten davor Gutes zu tun. Und liebe Geschwister, ist immer wieder ein Beweis für uns, dass die Gottesfürchtigen Muttaqin sind, die Menschen, die handeln. Ohne Handlung wirst du niemals zu den Gottesfürchtigen gehören. Sie nehmen, was ihr Herr ihnen gegeben hat, denn sie pflegten davor Gutes zu tun. Nur ein wenig pflegten sie in der Nacht zu schlafen. Und im letzten Teil der Nacht pflegten sie, um Vergebung zu bitten. Und sie gestanden an ihrem Besitz dem Bettler und dem Unbemittelten ein Anrecht zu. Das heißt, die gaben Sadaqat. Ja. Des Weiteren sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und durch diesen Vers wissen wir, dass das Nachtgebet für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine Pflicht war und nicht nur für uns, alhamdulillah, eine Nafila. Er sagte, aber dementsprechend wird der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch mehr belohnt. Klar, weil für Pflichten wird man mehr belohnt als für Nawafil. Allah sagte, O du Eingehüllter, stehe zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen kleinen Teil davon. Ihre Hälfte oder verringere sie um einen kleinen Teil. Und so wissen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam meistens um die Hälfte der Nacht gebetet hat. Und die Sahaba ebenfalls, denn 20 Verse ungefähr später, sagte Allah subhanahu wa ta'ala: Gewiss, dein Herr weiß, dass du etwa weniger als 2/3 der Nacht zum Gebet aufstehst. Oder die Hälfte oder ein Drittel davon. Manchmal das, manchmal das. Er hat genau das umgesetzt, was er gesagt bekommen hat. Und ebenso ein Teil von denjenigen, die mit dir sind. Und ebenso die gläubigen Menschen, sie beten mit dir nachts. Ja? Also wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Versen die Sahaba also hoch gelobt hat. Na, liebe Geschwister, es gibt viele Beweise aus dem Koran, dass das Nachtgebet wertvoll ist. Und eine der Hikam, der Weisheiten, die man erwähnt, ist, dass in der Nacht betest du, erstens betest du alleine, so lange du willst und so viel du willst. Das heißt, du wirst nicht müde und du denkst nicht, der Imam macht zu lang oder du denkst nicht, der Imam macht zu kurz, sondern du betest Alhamdulillah gerade so viel, wie du möchtest. Du kannst auch so lange lesen du willst und so langsam lesen du willst und so schnell wie du willst, ob du verinnerlichen willst, so lange du brauchst. Manche Leute brauchen lange, um einen Vers zu verstehen und zu verinnerlichen. Und vielleicht der Imam liest viel zu schnell für dich und du kannst nicht die Zeit, das zu verinnerlichen. Ja? Deswegen, und des Weiteren sagen die Gelehrten, weil wenn man alleine betet, natürlich der Ikhlas ist inshallah auf 100%, weil man nicht gesehen wird. Und man macht das Gebet und man verfällt nicht in die Verführung, dass man vielleicht das Gebet verrichtet für jemand anderes, wie in der Gemeinschaft ein Gebet, in der Moschee kann es sein, du verrichtest Gebet wegen anderen. Ja? Es sei denn natürlich eine Person, wa'iyadu billah, sie betet zu Hause nachts und erzählt den anderen Leuten davon. Das natürlich dann widerspricht auch dem Ikhlas. Dann, allgemein aber, darf man Gebete verrichten zu allen Zeiten, außer zur Zeit der verbotenen Zeit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über das Nachtgebet, sagte er, afdalu salati salatu Dawud. Und das lernen wir jetzt nur, damit wir wissen, was das Beste ist. Aber jeder von uns macht das, soweit er kann. Das beste Nachtgebet ist das Nachtgebet von Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Er schlief die Hälfte der Nacht. Dann betete er ein Drittel. Und dann schlief er wieder ein Sechstel der Nacht. Und genau so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht. Er hat sich schlafen gelegt noch einmal vor dem Fajr. Und dann wurde er erst danach zum Fajr gerufen. Denn man ruht sich dann aus für das Morgengebet. Wallahu a'lam. Und warum hat er erstmal die Hälfte der Nacht gebetet? Weil danach, erst die Geschwister, irgendwann danach, im letzten Drittel wissen wir, beginnt die Zeit, in der Allah subhanahu wa ta'ala fragt und sagt, gibt es jemanden, der mich um etwas bittet, dann werde ich es ihm geben. Gibt es irgendjemanden, der mich anruft, dann werde ich das Gebet erhören. Gibt es irgendjemanden, der mich um Vergebung bittet, dann werde ich ihm seine Sünde vergeben. Und das ist natürlich deswegen die beste Zeit, in der man das beten. Aber wie wir wissen, am Anfang haben wir gelernt von Abu Huraira, radiallahu anhu, wo er gesagt hat, mein innigster Freund hat mir empfohlen und so weiter, hat er gesagt, und dass ich mein Witr-Gebet verrichte, bevor ich schlafen gehe. Und das ist noch lange nicht das letzte Drittel, aber je nachdem, jeder kann. Wenn man sich sicher ist, dass man sein Witr-Gebet am Ende der Nacht verrichtet, dann soll man es am Ende der Nacht machen. Und wenn man sich nicht sicher ist, macht man es vorher, wie wir ausführlich besprochen haben. Wann beginnt das Nachtgebet? Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, sagte, Qiyamul Layli minal Maghribi ila Turu'il Fajr. Das Nachtgebet beginnt ab dem Maghrib und endet mit dem Morgengrauen, mit Al-Fajr. Und deswegen darf man also zwischen Maghrib und Isha auch freiwillige Gebete verrichten. Allerdings, das Witr-Gebet beginnt erst, wie wir gesagt haben, nach dem Isha-Gebet. Ja. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Muzzammil, Surat 73, Vers 6 hingewiesen hat, ist das Nachtgebet in der Mitte der Nacht, die später tiefer in der Nacht, ist es besser als zu Beginn der Nacht. Und deswegen ist es besser, man gewöhnt sich an 2 Raka'at oder besser gesagt 3 Raka'at, als dass man nur eine verrichtet. Und es ist besser, man verrichtet eine als keine und so weiter und so fort. Wenn man nachts aufwacht, liebe Geschwister, dann ist es eine Sunna, dass man erst einmal seinen Mund reinigt mit einem Miswak, wenn es einem zur Verfügung steht, oder As-Siwak, manche Leute sagen, und danach gedenkt man Allahs, und es gibt mehrere Adhkar, die überliefert worden sind, unter anderem La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Und auch andere Adhiyah soll man sind überliefert worden. Und dann, wenn man vorhat, nachts zu beten, mehr als zwei Raka'at, dann soll man die ersten zwei Raka'at sich dabei kurz fassen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith von Abu Huraira, إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. Der Hadith ist bei Muslim und bei anderen. Und das Nachtgebet, wie wir gesagt haben, ganz kurz zusammengefasst, wird in zwei Abschnitten verrichtet. Und man soll lange stehen im Gebet, wenn man kann, und lange Ruku machen, wenn man kann, und lange Sujud machen, wenn man kann. Und es ist besser, das Gebet zu Hause zu verrichten, als in der Moschee. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch das Nachtgebet manchmal in der Moschee verrichtet. Darf man also auch in der Moschee verrichten. Und er sagte allerdings, Sallu fi buyutikum, fa inna afdala salatil mar'i fi baytihi, betet in euren Häusern, denn das beste Gebet ist das Gebet, was man zu Hause verrichtet, illa al-maktuba, außer dem Pflichtgebet, denn wir wissen, das Pflichtgebet ist in der Moschee eine Pflicht, und der Hadith ist bei Muslim überliefert worden. Und das freiwillige Gebet, liebe Geschwister, darf man stehend beten. Warum sagt man darf? Weil man muss es nicht stehend beten, man kann auch im Sitzen beten. Allerdings, wenn man im Sitzen betet, ohne dass man einen Grund hat, ohne dass man krank ist oder müde ist oder sonst was, dann bekommt man genau die Hälfte der Belohnung von der Person, die stehend betet. Und wenn man liegend betet, obwohl man stehen oder sitzen könnte, dann bekommt man die Hälfte der Belohnung derjenigen, die sitzend betet, also nur noch ein Viertel der Belohnung desjenigen, der stehend betet. Und wenn man liegend betet, wie betet man dann? Dann betet man, indem man sich auf den Rücken legt und die Füße in Richtung Qibla zeigen lässt. Und dann, das ist die Art und Weise. Und ansonsten im Sitzen betend, wie wir gesagt haben, man neigt mit dem, man setzt sich Mutarabbi' hin. Das ist das Einfachste und Angenehmste und Bequemste. Mutarabbi' heißt so im Schneidersitz. Und dann neigt man mit seinem Kopf nach unten, wenn man Ruku' macht. Und dann, wenn man stehend eigentlich, dann setzt man sich gerade hin. Und wenn man dann ins Sujud geht, geht man tiefer runter, als man vorher beim Ruku' gewesen ist. Beim Sujud geht man tiefer runter, als man vorher beim Ruku' gewesen ist. Das ist das, was man machen muss. Und man endet sein Gebet mit dem Witr-Gebet, wie wir gelernt haben. Und eine letzte Sache, oder fast letzte Sache. Angenommen, man ist daran gewohnt, jede Nacht 7 Raka'at zu beten. Oder 9, oder 11, oder weiß nicht was. Der Prophet Sallallahu alaihi betete immer 11, wir wissen. Angenommen, du betest immer 11 Raka'at und du verpasst eines Nachts dein Nachtgebet aus irgendeinem Grund, dann sollst du das Gebet zur Duha-Zeit nachholen. Und dann, wenn du es zur Duha-Zeit nachholst, bekommst du genau die gleiche Belohnung, wie als hättest du die nachts gebetet. Und der Grund ist, weil das also genauso überliefert ist. Man nama an hizbihi min al-layl au an shay'in minhu faqara'ahu ma bayna salati al-fajri wa salati al-zuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. Das heißt, wenn jemand ein Teil oder denjenigen Teil seines Gebetes verschläft, den er normalerweise nachts verrichtet, immer 7 Raka'at betet er zum Beispiel nachts. Au an shay'in minhu, oder er hat so viel Zeit verschlafen, dass er nur noch eine Raka'a beten konnte. فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ الْفَجْرِ وَالصَّلَاةِ الظُّهُرِ. Und dann verrichtet er dieses Gebet zwischen dem Zuhur-Gebet und dem Fajr-Gebet, also der Duha-Zeit, die 6 Raka'a, die übrig geblieben sind zum Beispiel, dann bekommt er genau die gleiche Belohnung wie jemand, der nachts gebetet hat. Und deswegen, liebe Geschwister, bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns und euch den Erfolg dazu verleiht, die Sache umzusetzen, denn er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht, und er ist derjenige, der dazu imstande ist. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.